Soul. Ein Musikgenre, das nicht einfach nur klingt, es fühlt. Entstanden in den 50er und 60er Jahren, gewachsen aus Gospel, Rhythm and Blues und Jazz, eine Mischung, die von Anfang an dafür da war, echte Emotionen hörbar zu machen. Soul bedeutet Seele. Und genau das spiegelt diese Musik wider. Geschichten, Erfahrungen, Schmerz, Hoffnung, Liebe, alles ungefiltert. Vor allem in afroamerikanischen Communities hatte Soul eine besondere Bedeutung. Die Musik wurde zu einer Stimme in einer Zeit, in der Menschen nach Freiheit, Stärke und Identität gesucht haben. Künstler wie Ray Charles oder Al Green haben nicht nur Songs geschrieben, sie haben Gefühle in Musik verwandelt. Sie haben einen Sound geschaffen, der warm ist, tief geht und lange nachhallt. Für mich persönlich ist Soul ein Rückzugsort. Wenn der Alltag viel zu stressig ist, dann ist Soul das, was mich wieder richtig runterbringt. Diese Musik entschleunigt. Sie gibt mir Ruhe, selbst an richtig stressigen Tagen. Ich mag, dass die Texte nicht oberflächlich sind. Viele Songs haben eine Bedeutung, die man wirklich spürt. Es sind Emotionen, die ehrlich sind, die dich abholen, die dir zeigen, dass du nicht alleine bist. Besonders feiere ich Artists wie Sade und Al Green. Sades Stimme ist wie ein warmer Wind, der alles softer macht. Songs wie Smooth Operator oder No Ordinary Love haben diesen zeitlosen, eleganten Vibe, der nie alt wird. No need to ask, he's a smooth operator. Al Green, seine Stimme trifft direkt ins Herz. Egal ob er von Liebe, Verlust oder Hoffnung singt, man fühlt jede Zeile. Auch wenn Soul sich weiterentwickelt hat, von Funk über Neo-Soul bis zu modernen R&B, bleibt der Kern immer gleich. Echtheit, Wärme, Tiefe. Künstlerinnen wie Adele, Alicia Keys oder John Legend tragen diese Art von Soul heute weiter, nur in einem neuen Gewand. Was ich an Soul am meisten liebe, es ist Musik, die nicht laut sein muss, um stark zu wirken. Keine Effekte, kein künstliches Drama, nur Stimme, Gefühl und Melodie. Soul sagt dir nicht, wie du dich fühlen sollst, es lässt dich fühlen. Für mich ist Soul deswegen mehr als nur ein Genre. Es ist ein Moment, den man für sich selbst hat, eine Pause von dem ganzen Chaos, ein kleines Stück Frieden. Peace.